Teil 8 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Teufel Grünrock. Es waren drei Brüder, die stießen den Jüngsten immer zurück. Und als sie ausgehen und die Welt sehen wollten, sprachen sie zu ihm: Wir brauchen dich nicht, du kannst alleine wandern. Also verließen sie ihn und er musste alleine für sich ziehen, kam auf eine große Heide und war sehr hungrig. Auf der Heide aber stand ein Ring von Bäumen, darunter setzte er sich und weinte. Auf einmal hörte er ein Brausen und wie er aufsah, da kam der Teufel daher in einem grünen Rock und mit einem Pferdefuß und redete ihn an. Was fehlt dir? Warum weinst du? Da klagte er ihm seine Not und sagte: Meine Brüder haben mich verstoßen. Da sprach der Teufel: Ich will dir helfen. Zieh diesen grünen Rock an, der hat Taschen, die sind immer voll Geld. Du magst hineingreifen, wann du willst, aber dafür verlange ich, dass du dich in 7 Jahren nicht wäschest, deine Haare nicht kämmst und nicht betest. Stirbst du in diesen 7 Jahren, so bist du mein. Bleibst du aber leben, so bist du frei und reich dazu auf dein Lebtag. Da trieb ihn die Not, dass er dem Teufel zusagte. Und dieser zog den grünen Rock aus und er zog ihn an. Und wie er seine Hand in die Tasche steckte, hatte er sie voll Geld. Nun ging er mit dem grünen Rock in die Welt. Das erste Jahr war's gut. Was er sich nur wünschte, konnte er mit seinem Geld bezahlen. Und er ward noch ziemlich für einen Menschen angesehen. Im zweiten Jahr ging's schlimmer. Da waren die Haare ihm schon so lang gewachsen, dass ihn niemand erkennen konnte. Und niemand wollte ihn herbergen, weil er so abscheulich aussah. Und je länger, je ärger ward es. Er gab aber den Armen überall viel Geld, damit sie für ihn beten möchten, dass er in den 7 Jahren nicht stürbe und in die Hände des Teufels fiele. Da kam er einmal im 4. Jahr in ein Wirtshaus. Der Wirt wollte ihn auch nicht aufnehmen. Er zog aber einen Haufen Geld heraus und bezahlte vorher. Da erhielt er endlich eine Stube. Abends hörte er im Nebenzimmer ein laut Jammern. Da ging er hin und sah einen alten Mann darin sitzen. Der weinte und beklagte sich und sagte zu ihm, er solle nun wieder weggehen, er könne ihm doch nicht helfen. Da fragte er ihn, was ihm fehle. Der Alte sprach, er hätte kein Geld und wäre viel im Wirtshaus schuldig. Nun hätten sie ihn so lange festgesetzt, bis er bezahle. Da sagte der im Grünrock, wenn's weiter nichts ist, Geld habe ich genug, das will ich schon bezahlen, und machte den Alten frei. Der Alte aber hatte 3 schöne Töchter und sprach zu ihm, er solle mit ihm gehen und zur Belohnung eine davon zur Frau haben. Da ging er mit ihm. Wie sie aber zu Hause ankamen und die Älteste ihn sah, schrie sie, dass sie so einen entsetzlichen Menschen, der gar keine menschliche Gestalt mehr habe und wie ein Bär aussehe, heiraten solle. Die zweite lief auch fort und wollte lieber in die weite Welt gehen. Die Jüngste aber sprach, lieber Vater, weil ihr es versprochen habt und er euch auch in der Not geholfen, so will ich euch gehorsam sein. Da nahm der Grünrock einen Ring von seinem Finger, brach ihn durch und gab ihr eine Hälfte und behielt die andere für sich. In ihre Hälfte aber schrieb er seinen Namen und in seine Hälfte schrieb er ihren und sagte, sie möchte den halben Ring gut aufheben. Da blieb er noch ein Weilchen bei ihr und sprach dann, nun muss ich Abschied nehmen. 3 Jahre bleibe ich aus und so lange sei mir treu. Dann komme ich wieder und soll unsere Hochzeit sein. Bin ich aber in 3 Jahren nicht zurück, so bist du frei, dann bin ich tot. Bete aber für mich, dass mir Gott das Leben schenke. In den 3 Jahren machten sich nun die beiden ältesten Schwestern recht lustig über die Jüngste und sagten, sie müsste einen Bär zum Manne nehmen und kriegte nicht einmal einen ordentlichen Menschen. Sie aber schwieg still und dachte, du musst deinem Vater gehorchen, es mag kommen, wie es will. Der Grünrocker aber zog in der Welt herum, griff oft in die Tasche und kaufte für seine Braut das Schönste, was ihm nur vor die Augen kam, tat nichts Böses, sondern Gutes, wo er konnte, und gab den Armen, dass sie für ihn beteten. Da zeigte ihm Gott die Gnade, dass die 3 Jahre verflossen und er gesund und lebendig blieb. Wie nun die Zeit herum war, ging er wieder hinaus auf die Heide und setzte sich unter den Ring von Bäumen. Da sauste es wieder ganz gewaltig daher, und der Teufel kam ganz brummend und giftig und warf ihm seinen alten Rock hin und forderte den Grünen. Da zog ihn der Jüngling mit Freuden aus und reichte ihn dem Teufel und war nun frei und reich auf immer. Da ging er nach Haus, machte sich rein, putzte sich aus und zog fort zu seiner Braut. Als er ans Tor kam, begegnete ihm der Vater. Er grüßte ihn und gab sich als den Bräutigam an, aber der Vater erkannte ihn nicht und wollte ihm nicht glauben. Da ging er hinauf zur Braut. Die wollte ihm auch nicht glauben. Endlich fragte er, ob sie einen halben Ring noch habe. Das sagte sie ja, ging hin und holte ihn. Er aber zog seinen heraus und hielt ihn daran. Da passten sie zusammen und es war gewiss, dass es niemand als der Bräutigam sein konnte. Und wie sie nun sah, dass es ein schöner Mann war, freute sie sich und hatte ihn lieb und hielten Hochzeit miteinander. Die beiden Schwestern aber, weil sie ihr Glück versäumt hatten, waren so bös, dass am Hochzeitstag die eine sich ersäufte, die andere sich erhängte. Am Abend klopfte und brummte etwas an der Türe, und als der Bräutigam hinging und aufmachte, so war es der Teufel im grünen Rock, der sprach: »Siehst du, da habe ich nun zwei Seelen für deine eine.« Ende von Der Teufel Grünrock, gelesen von Elli, Jänner 2013.